Laut der Meldung der südkoreanischen Zeitung News 1 eröffnete ein Bewohner Südkoreas im Juni 2009 eine Internet-Website und bis November des letzten Jahres seit ihrer Eröffnung brachte er 207 Beiträge, indem er Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un gewürdigt, die Songun-Politik vorgestellt, die TVRK gelobt und seinen Willen zur Vereinigung in Form der Konföderation geäußert hatte.